Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt solche Themen, die kommen einfach immer und immer wieder. Die Wissenschaft ist eben nicht so eine voranschreitende, immer Lösungen hinter sich her oder sich hinter sich lassende Angelegenheit, sondern da kommen immer wieder neue Themen, die schon mal da waren, kommen immer wieder auf und kommen wieder auf. Und manche ändern sich nur deswegen, weil man neue Daten bekommen hat, und dann tauchen Fragen auf, wo man gedacht hat, die sind doch längst erledigt. Zum Beispiel das Thema, wie entstehen überhaupt Planeten? Ich will Ihnen mal was vorlesen. Das ist knapp 250 Jahre alt und ist von einem Herrn geschrieben worden damals, der in seiner Einleitung zu diesem Werk, dieses Werk heißt Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, da schrieb er, wie beglückt würde ich sein, in seiner Anrede an seinen Finanzgeber sozusagen, wie beglückt würde ich sein, wenn es gegenwärtig im Versuche gelingen möchte, den Bemühungen, womit der niedrigste und ehrfurchtvollste Untertan unausgesetzt bestrebt ist, sich dem Nutzen seines Vaterlandes einigermaßen brauchbar zu machen, das allerhöchste Wohlgefallen des Monarchen zu erwerben, ich ersterbe in tiefster Devotion. Immanuel Kant an Friedrich den Großen. Am 14. März 1755 schrieb er diese Naturgeschichte auf. In dieser Naturgeschichte geht es vor allem um eins, um die Entstehung von Planeten. Und die Theorie von Kant, wie sich Planeten bilden, hat heute noch Bestand. Und zwar ist sie sozusagen beständiger denn je. Wir müssen uns nämlich heute fragen, nach den allerletzten Forschungsergebnissen, wie entstehen Planeten, vor allen Dingen aber namentlich, wie entstehen Gasplaneten? Ja? Das wird das Thema der heutigen Sendung sein. Das ist ein Riesenproblem geworden, vor dem wir immer noch stehen. Und man hatte eigentlich gedacht, man hätte es gelöst. Ja? Denn im Grunde genommen ist ja alles ganz einfach. Eine Gaswolke bricht unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Das haben Sie ja inzwischen schon oft genug von mir gehört. Ja, jetzt hören Sie es wieder. Diese Gaswolke, am Anfang hat sie einen kleinen Drehimpuls. Dadurch, dass sie kollabiert, also in sich zusammenfällt und der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist, also nicht verloren geht, wird das Ding sich immer schneller und schneller drehen. Im Innern bildet sich ein Kern, ein Gaskern. Aus diesem Gaskern wird eines Tages ein Stern werden. Und das ganze Gas, was sich nicht in diesem Kern versammelt hat, das wird in einer Scheibe. Warum in einer Scheibe? Nun ja, es ist Drehimpuls da. Was soll das Zeug sonst machen? Wenn es keinen Drehimpuls hätte, dann würde es ja auf dieses mittlere Teil einfach draufstürzen. Aber es hat Drehimpuls, es bildet sich also eine Scheibe, und in dieser Scheibe, da gibt es gewisse Instabilitäten, namentlich dadurch, dass eben diese Scheibe nicht nur aus Gas besteht, sondern auch aus Staub. Die Staubteilchen kleben aneinander, ja, stoßen zusammen, ja, viele kleben aneinander, dadurch, dass sie aneinander kleben, werden sie schwerer, und dadurch, dass sie schwerer werden, üben sie mehr und mehr Einfluss auf ihre Umgebung aus. Es bilden sich immer größere und größere Brocken. Und so entstehen die Planeten. Nun aber, in der Zwischenzeit, unangenehmerweise, fängt der Stern ja in der Mitte dieses Systems an zu strahlen. Und was da passiert, das ist genau unser Problem. Denn dadurch, dass der Stern anfängt zu strahlen, wird das kalte Gas in dieser Wolke ursprünglich ja wahnsinnig kalt. Also Sie wissen gar nicht, warum das Gas kalt ist. Na, das Gas muss kalt sein. Wenn es nicht kalt wäre, dann wäre die Wolke gar nicht in sich zusammengefallen. Ist doch logisch. Die Wolke stürzt nur dann in sich zusammen, wenn kein Druck im Innern ist, also möglichst wenig Druck. Ansonsten würde dieser Druck ja der Schwerkraft entgegenwirken. Also eine Gaswolke, die zum Stern werden soll, und dass sich sogar Planeten um diesen Stern herum bilden, das geht nur mit kaltem Gas. Also richtigem kaltem Gas heißt vor allen Dingen hier nicht ionisiert. Also Gas, was kein Plasma ist, na, so wie zum Beispiel das Gas der Sonne, das ist ein Plasma, das besteht aus positiv geladenen Teilchen und negativ geladenen Teilchen. Und nee, so darf es nicht sein, sondern hier muss es sich um ganz normales, neutrales Gas handeln. Quasi so ein Gas wie hier in der Luft, aber noch viel kälter. Also so 50 Kelvin, vielleicht noch kälter. Ja? Ach so, ja, 0 Kelvin sind minus 273 Grad Celsius. Also 50 Kelvin ist wirklich kalt. Das Zeug muss kalt sein, aber wie gesagt, es hatte sich also so eine Scheibe gebildet um den Stern herum, und dieses Gas war kalt. Und deswegen konnte es auch gut zu Klumpen sich formen. Aber dann fing ja der Stern an, der muss ja irgendwann anfangen, ja, dass seine Kernfusionsprozesse im Innern Strahlung produzieren. Und diese Strahlung, was macht die Strahlung mit Gas? Na, sie ionisiert. Und das ist unerfreulich. Nicht nur, dass sie ionisiert, sie macht das Gas auch noch heiß, was ungefähr dasselbe ist. Denn nur heißes Gas kann ionisiert sein. Denn nur dann sind die Elektronen um die Atomkerne herum in der Lage, dieses Atom zu verlassen. Tja. Soweit, so gut. Der Stern fängt an und strahlt. Und schiebt gewissermaßen das Gas entweder raus durch den Strahlungsdruck, Strahlung hat ja auch einen Druck, ne? Und es heizt aber auch das Gas auf und macht das Gas zu einem Medium, was nicht mehr in der Lage ist, zu klumpen. Das ist jetzt für die kleinen Planeten, also die nur aus Staubteilchen am Anfang bestanden und zu immer größeren und größeren Felsen werden, ist es kein Problem. Denen ist es quasi völlig wurscht. Ja? Weil wenn die groß genug sind, ja, dann kann denen der Strahlungsdruck des Sterns überhaupt nichts mehr ausmachen, gar nichts. Die sind dann einfach da, drehen sich um den Stern herum, hoffentlich in kreisrunden Bahnen, sodass sie sich nicht so oft stören. Aber für die Gasplaneten, da ist das ein Problem, denn es ist so. Jupiter zum Beispiel ist ein Gasplanet. Jupiter hat 317 Erdmassen. Der ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Jetzt hatte man immer gedacht, deswegen Stichwort Kant, denn das war derjenige, der praktisch am Anfang, der allererste Gedanke war von Kant gedacht, dass es sich in Scheiben abspielen muss. Das Planeten werden. Ja? Das muss in Scheiben sich abspielen. Und nun, man dachte eben in dieser Kantschen Hypothese, dass so ein Planet wie der Jupiter, ne, der hat so vielleicht so 20 Erdmassen innen drin an Felsen und die anderen knapp 300 Erdmassen, die noch dazugekommen sind, die hat er so langsam angesammelt. Ja? Quasi auch über eine Scheibe. Der Jupiter hat ja auch jede Menge Monde, so wie der Saturn ja auch. Also so, dass das Gas sich also auf diesen Kern, auf diesen festen Kern so langsam ansammelt. Das dauert aber lang. Das dauert ungefähr 1 Million bis 10 Millionen Jahre. Und jetzt kommt das Problem. Wie geht man wissenschaftlich an die Frage heran, ob es um andere Sterne herum grundsätzlich noch Planeten geben kann? Abgesehen von der Methode, danach zu suchen, dass es Planeten gibt. Um welche Sterne herum könnte es denn Planeten geben? Naja, nach allem, was ich gesagt habe, natürlich um Sterne herum, die um sich herum kaltes Gas, ja, wie soll ich sagen, versammelt haben. Ne? Das Gas muss noch da sein, dann könnten wir sozusagen in der Scheibe sehen, wie sich Planeten bilden. Ja, und das ist das Problem jetzt. Seit 1995 stehen wir vor diesem Problem. Man hat also um junge G-Sterne, also G ist ja unser Stern, Sonne, G für guter Stern, also Sterne, die ungefähr so eine Sonnenmasse haben, hat man nach molekularem Wasserstoff gesucht. Molekularer Wasserstoff, das ist also schönes, kaltes Gas. Die Sterne sind ja nicht besonders alt, 1 Million Jahre, teilweise vielleicht 10 Millionen Jahre. Und um diese Sterne herum hat man nach molekularem Wasserstoff gesucht. Wie sucht man danach? Nun, man misst im Labor aus, welche Übergänge, nämlich in diesem Fall im Radiobereich, also sehr langwellige Übergänge und im infraroten Bereich, welche Übergänge macht so ein Molekül Wasserstoff? Also das ist ja nicht so wie bei den Atomen, da springen ja die Elektronen hin und her und die geben ja zum Beispiel ein sichtbares Licht ab oder sowas. Nee, bei den Molekülen ist es so, dass es also hier sich um Schwingungen handelt. Entweder um Schwingungen, Vibrationen oder um Rotation. Das sind also ein bisschen komplizierte Vorgänge, aber man kann das sehr genau im Labor messen und mit dem Wissen aus dem Labor geht man ins Weltall und guckt nach Linien, die für den molekularen Wasserstoff sprechen. Dann haben die geguckt mit dem Teleskop, also mit dem Radioteleskop, umgeguckt und haben also gewartet, ja, haben praktisch integriert, gesammelt und gesammelt und haben nichts gefunden. Um junge G-Sterne hat man keinen molekularen Wasserstoff gefunden. Seitdem das bekannt war, ist klar, dass die Entstehung von Gasplaneten offenbar zumindest teilweise ganz anders sich abspielen muss, als das, was wir bis jetzt gedacht haben, zum Beispiel für den Jupiter. Das muss viel schneller gehen, das muss rasend schnell gehen. Tja, jetzt ist unlängst noch was dazugekommen. Da hat man einen Planeten, einen Gasplaneten in einem Kugelsternhaufen gefunden. Kugelsternhaufen sind also solche Gebilde, wo sehr, sehr, sehr viele Sterne in einem sehr kleinen Volumen zusammengepackt sind. Und die zählen zu den ältesten Gebilden in der Milchstraße. Alte Gebilde sind nun solche Gebilde, die eine geringe Häufigkeit an schweren Elementen haben. Aufgepasst. Das ist schwierig jetzt. Wir haben aber extrasolare Planeten, also Planeten um andere Sterne herum, bereits gefunden. Ungefähr 100 Systeme gibt es. Jetzt wissen wir, dass die Häufigkeit der schweren Elemente in den Systemen, die wir bereits gefunden haben, vergleichbar ist mit der Häufigkeit an schweren Elementen von unserer Sonne. Wir haben praktisch noch nie Planeten entdeckt in Gebieten, in Bereichen, die so alt sind, dass da so gut wie gar keine schweren Elemente da sind. Deswegen hat man immer gesagt, Planeten gibt es nur da, wo schwere Elemente gibt. Ja, gucken Sie mal hier, wir stehen ja hier drauf. Silizium, Aluminium, Magnesium und so weiter und so weiter. Das sind alle schwere Elemente. Jedes Element schwerer als Helium ist ein schweres Element in der Astronomie. Wir sprechen auch von Metallen. So, Das heißt, eine Entdeckung eines Planeten in einem Kugelsternhaufen ist ein tiefer Verstoß gegen die Standardfolklore, dass Planeten ja nur um Sterne herum entstehen können, die genügend schwere Elemente haben. Denn unser Stern, die Sonne, mit ihrer Elementhäufigkeit, ist ja erst 4,5 Milliarden Jahre alt. Während so Kugelsternhaufen, die sind ja 13 Milliarden Jahre alt, das sind ja die ältesten Gebilde im Universum. Auch da also die Forderung, es muss eine Möglichkeit geben, dass Gasplaneten sich bilden können, ohne dass da im Innern so ein Felsenkern da ist, der dann so ganz langsam das Material wieder zu sich holt. Und da ist in letzter Zeit was ganz Tolles passiert. Nämlich, es gab Computersimulationen, die haben zum ersten Mal erklärt, wie Gasplaneten auf diese ganz schnelle Art und Weise entstehen können. Das geht so. Stellen Sie sich vor, die von Kant bereits vorgeschlagene Gasscheibe im Innern, und die muss jetzt eine ganz wichtige Forderung erfüllen. Sie muss kalt bleiben. Während der ganzen Zeit muss sie kalt bleiben. Dann und nur dann gelingt es dem System, dass sich im Innern Planeten bilden, Gasplaneten bilden. Wie geht das vor sich? Das geht so ein bisschen vor sich, wie wenn Sie im Stau stehen auf der Autobahn. Das ist eine sogenannte Stauinstabilität, die da passiert. Denn Gasscheiben, die drehen sich ja nicht so starr, ja, sondern die drehen sich differenziell. Innen dreht man sich schneller als außen. Das führt dazu, wenn man so eine Gasscheibe hat, dass sich immer mal wieder so Verdichtungen bilden, genau wie auf der Autobahn. Da weiß man auch nicht so genau manchmal, warum so ein Stau eigentlich da war, war ja kein Unfall oder was. Trotzdem haben sich die Autos verdichtet, weil einer ein bisschen langsamer gefahren ist als die anderen sind zu nah aufgefahren, Vorsicht, ne? Und schon hat man so einen Knubbel an Verkehr, der bewegt sich systematisch auf der Autobahn entlang und so bewegen sich auch diese Knubbel an Gasklumpen praktisch in der Scheibe. Und auf diese Art und Weise, vorausgesetzt, na, dann achten Sie drauf, vorausgesetzt, die Scheibe bleibt kalt, dann können sich solche Gasklumpen in einer Gasscheibe schnell bilden. Warum? Habe ich Ihnen vorhin gesagt. Weil dann nämlich der Gasdruck klein genug ist, damit also auch diese Klumpen noch unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenfallen können. Ja? Das heißt, man hat hier ein Wechselspiel von ganz verschiedenen Dingen. Das Ganze setzt sich ja unter dem großen Namen Instabilität zusammen. Das System ist ursprünglich eigentlich stabil, sollte nichts passieren. Aber so ganz kleine Verstöße gegen die Regelmäßigkeit führen dazu, dass sich auf einmal Klumpen bilden. Ja, ja, wie gesagt, das ist wie im Verkehr. Genau so, wie sich also Staus bilden, so bilden sich also Klumpen in differenziell rotierenden Gasscheiben um teilweise ganz junge Sterne. Die brauchen gar keine Metalle zu haben, sondern diese Gasklumpen bilden sich ruckzuck. Was bedeutet es jetzt, dass die Scheibe ständig kalt bleiben muss? Das bedeutet, dass diese Scheibe auf jeden Fall ihre Energie abstrahlen können muss. Sie muss schnell genug von dem Zeug die Energie loswerden, dann kann sie ihre Temperatur halten, dann ist das Thermometer sozusagen immer eingestellt auf Instabilität. Das geht aber nur, wenn sich in diesem System alles reibt. Es muss ständige Reibung da sein. Und da komme ich wieder auf Kant. Kant hatte bereits in seiner Naturphilosophie damals mitgeteilt, wie das zu sein hat. Er bemerkte, der Anfang der sich bildenden Planeten ist nicht allein in der Newtonschen Anziehung zu suchen, damit meint er die Schwerkraft. Diese würde bei einem Partikelchen von so ausnehmender Feinheit gar zu langsam und zu schwach sein. Man würde vielmehr sagen, dass in diesem Raum die erste Bildung durch den Zusammenlauf einiger Elemente, die sich durch die gewöhnlichen Gesetze des Zusammenhanges vereinigen, geschehe, bis derjenige Klumpen, der daraus entstanden ist, nach und nach so weit angewachsen, dass die Newtonsche Anziehungskraft an ihm vermögend geworden, ihn durch seine Wirkung in die Ferne immer mehr zu vergrößern. Dieser Mann, ja, der aus Königsberg niemals herausgekommen ist, hat unglaubliche Gedanken über das Universum aufgeschrieben, die uns heute noch außerordentlich wichtig sind und in der modernen Astrophysik von ganz, ganz großer Gültigkeit.